Kundgabe 5135. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.05.1951. Geistiger Empfang oder Gedankenarbeit. Ernstes Prüfen. Eine endlose Fülle von Geistesgut kann zur Erde geleitet werden, ohne von den Menschen erkannt zu werden als das, was es ist. Denn es wirken in allen Sphären Geister, die sich den Menschen mitteilen wollen, und je nach dem Reifegrad derer Anklang oder Ablehnung finden. Keinem der Geistwesen wird es verwehrt, sich kundzutun, wenn die Menschen selbst willig sind, sie anzuhören. Doch ebenso wird den Menschen Schutz gewährt, die schlechte Kräfte nicht an sich herankommen lassen wollen. Denn Zwang kann von Seiten der Geistwelt, ob von unten oder von oben, nicht angewendet werden. Und so ist es stets freie Willensangelegenheit der Menschen selbst oder des einzelnen Menschen, welches Geistesgut er empfängt. Jedoch eines müsstet ihr wissen, dass Menschen, die den Geist in sich erweckt haben, die also auch bewusst in Verbindung mit mir stehen und mich um reine Wahrheit angehen, nimmermehr getäuscht oder irrig belehrt werden können. Denn diese Menschen sind von einem Schutzwall geistiger Lichtwesen umgeben, die nur immer bemüht sind, allem Unreinen den Zutritt zu verwehren, weil ein geistig geweckter Mensch der Erlösergemeinschaft angehört, so wie er sich mir zum Dienst angetragen hat und seine Erlöserarbeit nicht gefährdet werden soll von Seiten der Finsternis. Es steht aber nun die Frage offen, worin die Mission des mir dienen wollenden besteht und wie weit er schon in die Wahrheit eingedrungen ist. Es wird ein weniger tief eingedrungener hohe Weisheiten nicht zu fassen vermögen und also wird er auch nicht über deren Wert urteilen können, über eine Wahrheit, die ihm noch unverständlich ist. Dann aber ist seine Mission auch nicht die gleiche, die ein in tiefster Weisheit unterrichteter Mensch erfüllen soll. Und weiter muss streng darauf geachtet werden, ob geistige Empfänge oder gedankliche Geistesarbeit zur Debatte stehen. Das merket euch wohl, dass geistige Empfänger, so sie in meinem Auftrag tätig sind, von geistiger Seite geschützt werden vor dem Zutritt unreiner Geister. Dass aber dem Menschen nicht sein eigenes Denken verboten werden kann, wo der Verstand tätig ist, um seinen Willen zu formulieren und geistiger Empfang also nicht stattfindet. Dieser Mensch kann auch das Gute wollen, aber er lässt sich nicht führen, sondern führt selbst. Ihr Menschen sollet strengste Kritik üben an euch. Ihr sollet in tiefster Demut verbleiben und mich in euch wirken lassen, auf dass ihr nicht dem Widersacher eine Handhabe bietet, wo er gegen euch wirken kann. Ihr werdet von meinem Liebegeist gezogen, so eure Gedanken zur Höhe gerichtet sind. Dann aber muss alles zurückgelassen werden, was noch zur Erde in Beziehung steht. Das heißt, völlig ausschalten müsstet ihr euch, selbst wenn ihr mir Fragen zur Beantwortung vorlegt. Dann erst können die geistigen Kräfte in Aktion treten, die euch vollste Wahrheit vermitteln. Dann strömt euch rein geistiges Gedankengut zu, und dann seid ihr sicher, wahrheitsgemäß belehrt zu werden. Nehmet ihr aber Eindrücke von der Erde mit, wird die Seele vom Verstand noch beeinflusst. Dann kann auch der Verstand Oberhand gewinnen, und es können nach seinem Wunsch und Willen Gedankenwellen euch berühren, die dann nicht Ausstrahlungen aus dem Lichtreich sind und doch als solche angesehen werden, weshalb sich widersprechender Inhalt stets kritisch geprüft werden soll, um euch nicht zu verwirren. Ihr sollt euch bewegen lernen in rein geistigen Gedankenströmungen. Ihr sollt nur reinste Wahrheit begehren und nur geistig belehrt werden wollen. Ihr sollt in tiefster Demut mein Wort zu hören begehren. Dann treten alle irdischen Gedanken zurück. Dann können die Lichtwesen auf euch einwirken und euch belehren in meinem Auftrag. Dann empfanget ihr reinstes Geistesgut, das übereinstimmt in seinem Inhalt, und euer aller Denken wird gleich gerichtet sein, weil von oben nur eine Wahrheit zugeht denen, die mich lieben und erlösend tätig sein wollen, die mich in sich wirken lassen. Amen.